Minus X, minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. So, nach langer Zeit mal wieder hier aus dem Projektraum des Querfunks. Es waren jetzt knapp 100 Jahre, es sind 100 Jahre Radio gewesen. Es war über eine Dekade Radio A in Karlsruhe. Leider haben wir beschlossen, die Sendung aufzuhören. Und haben uns aber gedacht, zum Ende geben wir euch einen kleinen Rückblick mit über eine ganze Dekade voll von spannenden Sendungen, Erlebnissen, persönlichen Dramen. Und willst du vielleicht einfach mal erzählen, wie eigentlich die Sendung begann, wie die Idee entstand dazu? Ja, kann ich machen. Ich bin ja ein Radio A Urgestein sozusagen. Ich war ganz am Anfang dabei, habe von der Probesendung hier im Querfunk bis jetzt, was ja vielleicht noch der oder die eine oder andere weiß, war ja das Radio A eigentlich ein Sprachrohr der libertären Gruppe Karlsruhe. So vor 13, 14, 15 Jahren. Und die libertäre Gruppe gibt es leider auch schon drei, vier, fünf Jahre nicht mehr. Genau, wie ging's los? Ein Genosse, sagt man ja so schön, meinte, du hast doch schon auch in Mannheim mal für die anarchistische Gruppe Mannheim im Bermuda-Funk mit Radiosendung gemacht, wollen wir uns nicht mal beim Querfunk anmelden? Und da mal einen Einführungsworkshop machen und eine Probesendung und dann mal schauen, wie es läuft. Und ja, das war sozusagen der Start. Wir haben das gemacht und haben das dann wirklich auch durchgezogen. Die Probesendung war nicht so schlecht, dass die netten Leute aus dem Querfunk uns nicht haben wollten. Sie fanden es sogar gut, dass es eine explizit politische Sendung, auch anarchistische Sendung gibt, was zu dem Zeitpunkt auch so in der Form nicht gegeben hat. Genau, so ging das eigentlich los, aber es hat sich natürlich seitdem viel entwickelt. Vielleicht schon mal, da kommen wir ja für später drauf. Also von damals einfach nur Aufrufe und Texte vorlesen und zwischendurch mal ein bisschen Musik spielen. Haben wir einigen anderen Blödsinn noch gemacht, der sehr schön war. Und wie kam dir ausgerechnet auf den Querfunk? Ja, das ist eine gute Frage. Wie kommen wir? Also ich glaube, dass so, man kann nicht sagen, dass damals das Radio noch das, also ein moderneres Medium war wie jetzt, aber es hat sich halt auch angeboten als selbstverwaltetes Projekt, ein Medium, was Leute erreicht und ein breites Zielpublikum hat. Und dann hatten wir uns gedacht, hey, selbstverwaltet, cool, finden wir als Anarchistinnen cool, irgendwie was selber hochziehen, selbstverantwortlich zu sein und eigene Inhalte reinzubringen, ohne irgendwie von oben aufgedrückt zu bekommen, worüber wir reden sollen und was wir auf jeden Fall lassen sollen oder wir Werbung machen müssen oder irgendwie schauen müssen, dass es unbedingt so viele Leute hören müssen, dass Werbeeinnahmen sprießen und so weiter und so fort. Das hatten wir oder das hat man halt nicht im Querfunk und das war natürlich für uns mega interessant, dass wir mit anarchistischen Inhalten eine Zielgruppe erreichen können, die, wenn wir auf der Straße sind und Flyer verteilen, würden sie den Flyer nicht annehmen, aber weil wir sind ja verzottelte Irokesen, Dreadlock, bunthaarige Wuschelköpfe, wie auch immer so, die hätten das vielleicht nicht genommen, aber dadurch, dass es im Radio lief, so hat man dann ja vielleicht doch mal irgendwie zugehört und auf die Inhalte gehört. Ja, also das war auf jeden Fall ein spannender Aspekt für uns damals und ist es für mich eigentlich heute immer noch, auch wenn das lineare Radio von Jahr zu Jahr wahrscheinlich uninteressanter wird für viele Leute. Mende, Ogoni Fulani Yoruba. Wolof Ashanti Mandin Gufanti Peti Ibibio Idoma. Bakongo, Kisi, Dwala, Ngala Jola, Susu. Wir sind zu viel, wir sind viel zu viele. Für sie viel glaub nicht Cola als Juju. Kein Kumbaya, Kunter, Jung, Schwarz, Matsu, Vichala, Farbe 24 mit True Color. Night Turner tötet den Massa, grüß meine Brüder von der Kabis Mombasa. Iboman Niger Boy, 2-1, kein 4-1-9er. Kissen der Agenda angewendet auf die Länder, doch vom Genozid vor Ort spricht keiner. Passt nie in ihr Raster, Mada musste fliehen wegen Krieg in Biafra. Ihr Schmerz machte mich nur kräftiger und tougher. Ich schwör auf mein Herz, ich marschier für dich. Ich marschier für dich, mach das Unmögliche möglich. Bin hier für dich, sie wollen zerstören, doch wie? Wir kommen Millionen an die Grenze zur Festung Europas in 10 wie bei World War Z. Wir sind zu viele. Ich komme nach oben. Ich komme nach oben. Wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. Denn wir sind zu viele. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht kommen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Mama, Afrika, ton peuple voulait le décimer. Berceau de l'humanité pour du profit à terre, ils ont divisé. Québec en otage, Ménèque dans vos cages. Vénère, Guinée, Sénégal dans mes veines, métisage. Mélange peu, serein. Frères et sœurs d'armes, le combat ne cesse tant que le cœur bat. L'Occident c'est piège, sale, ne me leurre pas. Mes négros se multiplient mais ne meurent pas. Noir, peau d'ébène, mélanine est dans les gènes. Négro jamais je ne renierai mes origines. Ils ferment les frontières, mais trop ça les gêne. La légende de l'Europe n'est pas comme on l'imagine. Pour ma diaspora, qu'est-ce qui nous pousse à quitter le continent? Quitter la MIFA, le soleil pour loger tout l'hiver les bâtiments de ciment. Néo-colonie, prends serre à l'Europe, tiens les colonies, on récupère le bénéfice. Ich komme nach oben, ich komme nach oben, wir kommen nach oben, wir kommen nach oben, wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht haben, ihr könnt uns nicht stoppen, ihr könnt uns nicht haben, ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Wir sind zu viel, wir sind zu viel, wir sind zu viel, wir sind zu viel. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht haben, ihr könnt uns nicht stoppen, ihr könnt uns nicht haben, ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ich mobilisier meine Leute, ich politisier meine Leute. Sie foltern Piraten und die Schleuser, ma pipu, ma pipu, ma pipu, pip. Sie sind eritreisch, im BIP wollen sie wachsen, sie fordern die Integrität. Hey, hey, yeah. Kein Mensch ist illegal hier, Frontex, ein Mensch ist illegal hier. Sie lokalisieren und sie polarisieren, sie reden von Globalisierung, von Kosmopoliten. Vom Weltbürgertum, doch brauchen wir sowas wie Visum. Zu viel Asylanten, zu viel Adjutanten mit der AK-47 für die Unabhängigkeit. NATO hat hier nichts zu suchen, die NATO hat da nichts zu suchen. Sie wollen uns am Boden, wir wollen nur nach oben. Sie können uns nicht leiden, sie können uns nicht halten. Mapipu, sie hassen uns sicher, egal wir sind hier. Wir lassen uns nicht mehr destabilisieren. Ab Kindi nach Mali, Marokko, von Spanien bis Deutschland. Und kaum sind sie da, in den Konflikt der ganze scheiß Wahnsinn vom Neumann. Wir sind zu viele. Ich komme nach oben, ich komme nach oben. Wir kommen nach oben, wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir sind zu viel. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Ihr könnt uns nicht haben. Ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Und hattet ihr damals tatsächlich das Gefühl, dass ihr über das Radio mehr Menschen erreicht, wie über reine Flyer-Aktionen oder Redebeiträgen auf Kundgebungen und Demos? Am Anfang wahrscheinlich nicht, aber es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gegenüber dem Querfunkverteiler immer, wie viele Leute die Sendung oder zu dem Zeitpunkt, also zu bestimmten Zeiten Querfunk gehört haben über den Livestream auf querfunk.de. Und da hat man schon gesehen, da hören dann schon mal 30, 40, 50 Leute die Sendung, damals vielleicht noch nicht, aber das hat sich auch gesteigert mit der Zeit. Und über die Jahre wurde man auch immer mal wieder angesprochen, einfach, hey, gute Sendung. Aber das waren dann natürlich Leute, die man über Ecken kannte oder so. Aber man hat auch mal, wurde der Querfunk angeschrieben, weil es eine Frage an uns gab, weil wir noch keine eigene E-Mail-Adresse hatten irgendwie. Wir wurden von Leuten angesprochen, denen ihre sozialen Kämpfe oder denen ihre Projekte, also denen ihre sozialen Kämpfe zu supporten oder genau, die sozialen Kämpfe zu supporten oder denen ihre Projekte zu unterstützen, die gerade von Räumung oder sonst irgendwas bedroht waren. Wir werden ja auch gleich wahrscheinlich noch viel mehr hören, was so in den letzten Jahren passiert ist und gemacht wurde. Für unsere lieben Leute da draußen an den Geräten, wir haben uns davor auch so ein bisschen unterhalten und sitzen hier jetzt quasi zu dritt. Und natürlich habe ich gerade angekündigt, dass es die letzte Sendung sein wird. Und da liest sich auch die Frage an, warum denn eigentlich? Nach all diesen Jahren und nach diesem doch eher positiven Anfang und nach einer schönen Sendezeit. Und die Frage gebe ich jetzt einfach mal an die zwei doch sehr aktiven Mitglieder oder Sendemachenden der Radio A-Sendung raus. Was denkt ihr dazu so? Ja, es ist einfach ziemlich viel Arbeit dann doch irgendwie. Also an sich ist Radio nicht so arg viel Arbeit, aber so die einzelnen Punkte, die alle passieren müssen, sind halt doch schon auch Arbeit. Und das müssen wir halt alles irgendwie nebenher machen. Und ich glaube, da ist gerade einfach auch so ein bisschen schwierig, die Zeit dazu zu finden. Wenn man halt fixe Termine hat, was anderes wäre, wenn man jetzt einfach unabhängig von Terminen irgendwie einfach nur veröffentlicht und das vielleicht im anderen Rahmen machen würde. Genau, da würde ich ja einhaken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bei der ersten Frage schon genannt habe, aber wir haben ja wirklich damit angefangen, Aufrufe vorzulesen und vielleicht Demo-Berichte, die wir auf, manche Leute werden es noch kennen, links unten in den Media dann vorgelesen haben oder so. Oder es gab mal ein Interview auf freieradios.net, aber wir haben relativ wenig eigenen Content, wie man da heutzutage sagt, also eigene Inhalte gemacht. Und das ist ja Stück für Stück, haben wir uns auch professionalisiert. Also wir haben dann irgendwann angefangen, halt wirklich unsere eigenen Inhalte zu machen, selber zu recherchieren und so. Und wie du sagst, ist das Arbeitspensum größer geworden. Und man wird ja auch älter, geht plötzlich arbeiten und so weiter, was da alles dazukommt. So. Man hat halt noch ein anderes Leben, will noch andere politische Sachen machen. Genau. Ja, bei mir war das ja auch so. Ich habe ja auch eine Zeit lang mit euch Radio gemacht, dass sich die Lebensumstände einfach geändert haben und man weniger Zeit hatte. Ich höre jetzt bei euch auch raus, dass vor allem der Zeitmangel ist. Wie sieht es denn aus? Würdet ihr anderen Leuten vielleicht, die in anderen Lebenssituationen oder doch mehr Zeit haben oder Interesse an Radio, empfehlen, sowas wie eine Sendung auf dem Querfunk zu machen? Wenn man Spaß an Audiotechnik hat und an sich am Sprechen und Inhalte aufzuarbeiten oder vorzubereiten und die irgendwie an Menschen zu bringen, macht es auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Also es macht ja trotzdem auch irgendwie Spaß. Ja, würde ich auch sagen. Also wir hatten es ja schon ein paar Mal, ist so Radio, lineares Radio, wie der Querfunksgrad im Moment noch ist, irgendwie hat es Zukunft. Ich würde trotzdem sagen, weil das war es vor 10 Jahren auch nicht mehr so. Und trotzdem wurden wir gehört, wurden drauf angesprochen. Der Vernetzungsaspekt finde ich ganz gut und dass man halt einen sinnvollen Beitrag halt auch für eine radikale Linke beziehungsweise anarchistische Bewegungsszene oder wie auch immer in der Region leisten kann, nochmal an andere Leute die Inhalte. Ich hatte es ja schon mit den Inhalten, dass du wirklich Leute erreichst, die halt einen ganzen Tag lang Radio hören. Da läuft dann halt Querfunk, weil SWR3 halt scheiße ist oder so. Die bekommen dann die Inhalte. Man hat mit ganz vielen spannenden Projekten zu tun. Wir haben ja auch Projekte unterstützt. Da kamen auch die Leute auf uns zu. Zum Beispiel war ja mal der Freie Kindergarten in der Heid- und Neustraße bedroht wegen der Nordtangente, wie sie genannt wird. Mit Menschen von dort haben wir was zusammen gemacht, um über die Problematik aufmerksam zu machen. Für die Leute in Karlsruhe, Ustrab, ole ole, da dieses komische Kunstwerkgedöns. Vom Lüpertz, der da auf ganz komische Art und Weise dazugekommen ist, da so ein Christenquatsch da runterzumachen. Es gab dagegen eine kleine Gruppe von KünstlerInnen, die Aufklärung betreiben wollten, was das eigentlich für ein Typ ist und wie es dazu kam, dass der das überhaupt bekommen hat, den Zuschlag. Mit denen haben wir zusammen was gemacht. Ja, also sprich, man kommt mit Leuten zusammen und halt auch oft Leute, die halt nicht so in dieser tiefsten linksradikalen oder linken im weitesten Sinne Bubble sind. Man kommt halt mit Leuten in Kontakt, wenn die schon mal was von einem gehört haben und dann, oh, ich habe ein Problem, oh, kann ich da nicht mal irgendwie mehr Kontakt herstellen. Super, spannend. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, quasi ja seit mit einem niederschwelligen Anspruch, sage ich mal, habt ihr angefangen, indem ihr einfach Texte vorgelesen habt. Und du hast ja jetzt auch schon angedeutet, dass ihr dann den Anspruch an euch selber hattet, ganz eigene Inhalte im Rahmen der Sendung zu schaffen und hast auch schon ein Beispiel erwähnt, wie eben die Proteste gegen Lüpertz und die von dem Freien Kindergarten. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen für die Leute, die vielleicht jetzt das erste Mal die letzte Sendung hören, beschreiben, wie sich das entwickelt hat, was für Formate ihr gemacht habt, wie so Beiträge aussahen, wie vielleicht auch so ein Beitrag oder eine Sendung erstellen denn ausgesehen hat oder aussieht, was da alles dazugehört? Ganz am Anfang. Generell, also du kannst... Ich meine, man muss ja auch noch unterscheiden, ob wir ja live, wir haben ja am Anfang live gesendet und haben davon immer mal wieder Abstand genommen und haben es vorproduziert, halt auch genau wegen solchen Punkten. Dann lass uns doch das mal betrachten, dann schauen wir erstmal, wie so eine Sendung live ablief. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit, vielleicht finden wir auch noch in den Archiven einen alten Einspieler dazu und vielleicht dann auch, wie sich das Sendungsmachen geändert hat und genau, was da an neuen Aufgaben dazu kam, wo Erleichterungen waren. Vielleicht, weil halt wie gesagt, so ganz am Anfang war das halt wirklich so, aber wir waren ja auch so ein Teilprojekt von der libertären Gruppe Karlsruhe. Da war das schon noch so, dass wir uns auch auf dem Plenum darüber unterhalten haben, so ein bisschen, was wir machen, auch wenn nur 2 Leute dann die Sendung am Anfang gemacht haben. Und da ging's dann eigentlich nur so darum, dass man halt, okay, es gibt jetzt Thema A und Thema B, das wollen wir behandeln. Und dann hat man sich da halt Texte rausgesucht und hat sich dann im Studio getroffen und wir hatten einen Jingle, hat den Jingle abgespielt und hat dann Begrüßung gemacht und dann hat man halt so Stück für Stück. Ja, und dann die hat sich halt eine Stunde vorher. Genau, noch getroffen und hat vielleicht nochmal drüber geredet. Aber so, wo du drauf hinaus willst, so, das ist ja dann schon, wo wir halt wirklich so ein eigenes Redaktionstreffen hatten und und dann das und das haben wir vor und dann haben wir uns vorbereitet, haben uns eine Stunde vorher oder ein paar Stunden vorher der Sendung getroffen und haben dann nochmal drüber diskutiert. So. Ja, und dann halt die Sendung an sich war dann, es lief halt der Jingle erstmal, dann konnte man nochmal sich so richtig doll aufregen. So alle Aufregung sammeln, die man sammeln kann. Und dann ging es eigentlich los mit Begrüßung und dann hat man halt schon zum Teil halt irgendwie vorher ein bisschen so einen Ablauf besprochen, was nacheinander kommen soll und dann, ja. Was du ansprichst, ja, so diese Aufregung, so, das ist jetzt nicht, dass wir uns über irgendwas aufgeregt haben, nee. Wir haben uns aufgeregt, oh, gleich geht's los und dann Technik, oh, welcher Hebel und dann kam plötzlich nichts, also da konnte man im Querfunk, kann man beim Studio, wenn man draußen ist, läuft ein Radio leise, da kann man dann hören, ob was kommt und dann, es kommt nichts, oh, scheiße. Dann feststellt, dass man auch gar nichts hören kann, wenn man überhaupt nichts spricht. Ja, genau, oder den falschen Hebel hochzieht oder sonst irgendwas. War eine sehr spannende Zeit. Das wurde natürlich Stück für Stück besser. Und ja, der Anspruch, wie du es ja schon dann eingeleitet hast, so dass wir redaktionelle Arbeit gemacht haben. Was wollen wir machen? Haben Themen verteilt, wo wir dann auch zum Teil auch richtig recherchiert haben. Also nicht nur von freiradios.net oder heißt freiradios.de? Net. Net, ja, nee, gut. Glück gehabt, benutze ich, habe ich oft benutzt, dass man sich da einfach einen Beitrag zu einem Thema runterzieht. Das haben wir bis zum Schluss auch gemacht, aber das war dann halt nicht nur das zu dem, sondern wir haben selber noch uns Inhalte gezogen oder haben mit Leuten drüber gesprochen und haben dem Rahmen gegeben, dass dann der Beitrag nicht nur 5 Minuten einfach so eine Audiodatei abspielen oder einen Text vorlesen, sondern dass halt auch ein Beitrag halt dann mal eine halbe Stunde ging, wo dann von unterschiedlichen Seiten, von unterschiedlichen Quellen Inhalte zusammengefasst wurden. Ich höre jetzt so zwei Sachen raus, natürlich. Zum einen am Anfang die quasi nicht eigenen Inhalte zu veröffentlichen, hat relativ wenig Arbeit mit sich gebracht. Dann ist der Anspruch bei euch selbst gestiegen, eigene Inhalte zu schaffen, was natürlich auch eine gewisse Komplexität mit sich gebracht hat. Und hat halt dann auch nicht mehr gereicht, ne, sich nur eine Stunde vorher zu treffen. Also es musste dann auch deutlich mehr Zeit hin. Wenn man so, okay, man trifft sich eine Woche vorher. Und aber hattet ihr schon mal grob. Und hattet ihr das Gefühl, oder war das für euch auch befriedigend, die Arbeit, da so viel Energie reinzustecken? Und hattet ihr das Gefühl, dass ihr was davon mitnehmen könnt für euch persönlich? Oder war es eher quasi politisch motiviert? Ich glaube, eine Mischung aus beidem so. Also ja, klar, kann man schon irgendwie selber was mitnehmen, weil, ah krass, okay, man hat jetzt wieder irgendwie eine Sendung gemacht, man hat wieder 2 Stunden Zeit gefüllt mit Inhalte und nicht nur hohles Gelaber und mit guter Musik und hat halt auch einen Teil zu dem ganzheitlichen Projekt vom Querfunk hier beigetragen. Genau, also ich würde das ähnlich sehen. Das hat halt auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen so uns bereichert, halt auch, also wie gesagt, Querfunk ist ein selbstverwaltetes Projekt in einem selbstverwalteten Raum. Also nochmal, also wir sind ja hier im Gewerbehof mit Kollektivbetrieben, mit unterschiedlichsten Initiativen, kleinen Lädchen irgendwie. Und da kommen dann ganz viele unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Alter und unterschiedlichen Hintergründen zusammen so. Und wir aber sind halt Teil davon irgendwie und können da mitmischen, mitgestalten. Das hat den Leuten was gebracht, das hat uns was gebracht, auch allein die Erfahrung und was lernen und halt zu üben, wie wollen wir eigentlich leben so. Und natürlich auch politisch hat es uns weitergebracht. Wir haben uns viel mit Themen beschäftigt, auch gerade, wir haben ja auch oft das Format gemacht, zum Beispiel bei Corona-Maßnahmen. Wir haben uns dann zu dritt, viert hingesetzt und haben dann einfach mal drüber geredet. Und dann hat man plötzlich 3, 4 unterschiedliche Sichtweisen da drauf, aber mit so einem anarchistischen Hintergedanken. So, also das hat uns was gebracht und ich glaube, wir konnten auch Ideen nach außen. Also für uns war es gut, aber halt auch war es natürlich ein politischer Hintergedanke dabei, einfach zu sagen, wir wollen den Leuten ja auch was erzählen, das, was wir für richtig halten. Und diese Auseinandersetzung, weil ihr das gerade eben erwähnt habt, vor der Sendung aufgeregt, falsche Hebel, Falter drücken. Hat so. Bis zum Schluss nie aufgehört. Hat bis zum Schluss nie aufgehört, super. Und aber es ist besser geworden. Würdet ihr sagen, es war eigentlich stressig für euch, in die Technik einzuarbeiten oder sowas? Also auch, falls jetzt Leute hier da draußen Lust bekommen, Radio zu machen, und dann ist das ja auch von, also ich stelle mir das schon so ein bisschen als Hürde vor, die Auseinandersetzung mit diesem ganzen Technikgraben und so. Ja, also ich finde, man wächst eigentlich relativ gut rein. So, die Autotechnik ist nicht so kompliziert. Ja, zum Beispiel Schneiden machen wir ja alles mit Audacity. Gibt es auch andere Programme, die man sicherlich nutzen kann. Aber da ist es eigentlich relativ selbsterklärend, beziehungsweise wir haben eigentlich immer geguckt, dass wir unsere eigenen Skills weitergeben, damit wir eine gute Sendung produziert bekommen und dass sie auch unseren Ansprüchen entspricht. Genau, also es waren ja auch, sind ja jetzt nicht nur wir drei und der Kollege, der jetzt heute nicht konnte, der vielleicht nachträglich noch was zu der letzten Sendung beiträgt, dazu vielleicht später mehr. Aber es haben ja die unterschiedlichsten Leute hier mitgemacht. Also der Praktikant ist ja auch weg. Ja, der Praktikant ist auch weg, wenn ihr euch erinnert, der ist noch im Abschluss-Jingle drin. genau, die haben alle, also außer ich und ich war, glaube ich, und der Kollege, der mit mir am Anfang gemacht hat, irgendwie hat niemand von uns einen Einführungsworkshop beim Querfunk gemacht. Also irgendwie, man kann es lernen und ich weiß immer noch nicht, was ganz genau da passiert, aber ich kann es benutzen und das Benutzen zu lernen funktioniert und das, was die Fehler macht, ist einfach nur, man ist nicht konzentriert, man ist aufgeregt, man ist nicht gut vorbereitet und dann macht man irgendwas und dann plötzlich kommt nichts mehr raus oder man hat irgendwas geplant, irgendwas ist mit der Technik falsch, man kennt sich halt mit der Technik nicht aus und dann hat irgendjemand einen Stöpsel irgendwo anders eingesteckt, wo es nicht sollte und plötzlich schnell eine CD rein, dann läuft halt erstmal ein paar Lieder auf CD. Es ist alles gar kein Problem. Musik reinmachen, irgendjemand vom Querfunk, wo schon länger da ist, irgendwie anrufen und da wird es irgendwie geklärt. Alles gar kein Problem und wir sind kein kommerzielles Radio. Der Querfunk ist kein kommerzielles Radio, es ist auch nichts vom Öffentlich-Rechtlichen. In dem Sinne, ey, das hat auch Charme, wenn zwischendurch mal was passiert. Irgendwie. Total. Und wenn du dann hier Leute, die dann nochmal 10 Jahre mehr Radiosendungen machen, wenn du dann da denen ihre Sendung hörst und dann machst du mal super, freust du dich, weil das, ich freue mich auch immer, wenn ich dann irgendwie Autoradio höre und dann sind irgendwelche Vollprofis, die kriegen da Geld dafür, haben die beste Technik und die meisten Kohle und alles und da passiert sowas auch. Also es ist nicht so schwer auf der einen Seite, es ist nicht so schwer und auf der anderen Seite musst du nicht perfekt sein. Das hört sich doch mal als super Voraussetzung an, so eine Fehlerkultur, um in seiner Freizeit genau sich da weiterzuentwickeln. Genau, und man bekommt ihr geholfen auch im Zweifelfall. Ja. Was hat denn euch so persönlich ziemlich gut am Radiomachen gefallen? Was, also so eure ganz persönlichen, wir hatten jetzt so ein bisschen, okay, politisch, persönlich, es hat Spaß gemacht und so, aber was waren so vielleicht auch eure persönlichen Highlights oder wo ihr sagt, boah, da war voll der Entwicklungsschritt für mich drin oder das war so ein schönes Erlebnis, an das kann ich mich noch erinnern oder ich habe die und die Leute, keine Ahnung, ihr wisst auch, was ich hinaus will, so, also wo lagen so eure persönlichen Motivationen? Ich würde sagen, ich war auf jeden Fall auf 2 internationalen anarchistischen Radiotreffen, das von auch war, würde ich sagen, für mich ein Highlight gewesen, weil sonst halt keinen Kontakt gehabt mit Menschen, die irgendwie aus Slowenien waren oder aus der Schweiz oder ja, ist halt irgendwie verrückt, dass es woanders auch Leute gibt, die genau dasselbe machen. Und ich glaube auch so der Punkt, als wir quasi eigene Jingles gemacht haben für eigene Rubriken und die dann auch eingeordnet haben, das fand ich echt ziemlich cool, weil das schon sehr Richtung Professionalität ging. ich habe schon zu viel Redezeit, aber ich könnte 1000 Sachen erzählen. Feel free, wir haben mehr als genug Zeit, also, 2 Stunden zu füllen. Also so allgemein, die Stimmung wäre super und wir haben da auch Kämpfe geführt und so und viel mitgemacht, das fand ich schon spannend, alles, also mal wirklich in so einem selbstverwalteten Projekt, so was halt wirklich irgendwas tut. Ich meine, die Wiki damals oder jetzt das Café Noir, ey, super, aber so, da kommen dann Leute hin, die es halt explizit interessiert und vielleicht ist die Kulturdose irgendwie vergleichbar mit dem, was hier passiert in den Räumlichkeiten, dass ganz viele unterschiedliche Leute und trotzdem zusammen und selbstverwaltet irgendwie zusammenarbeiten. Das vielleicht zu der Struktur an sich. Technisch hat mich halt fasziniert, dann halt nicht, dass ich sowas nicht schon mal gemacht hätte, Studium und so, aber halt recherchieren, Informationen zusammenbauen und damit Sinn ergibt. Natürlich gibt es Highlights, wie wir haben live von einer Demo gegen Polizei, gegen das neue Polizeigesetz gesendet. Super, das war auch für uns technisch so ein bisschen noch krasser irgendwie, das war während dem Lockdown, ist jetzt auch wieder ein paar Jährchen her, haben wir live aus der alten P8 gesendet, noch in der Nordstadt. Schon wieder vergessen, ja. Und das ist parallel auf YouTube gelaufen. Super, spitze. Wo wir auch ein schönes Grußwort an das A-Radio Berlin, was auch jeden vierten Sonntag im Querfunk immer noch weiterhin laufen wird. Die wurden 10 Jahre alt und wir haben da eine richtig lustige mit Sturmhaube, Anarchie, Flagge im Hintergrund, eine Grußbotschaft, eine ziemlich prollige, gesendet dann noch. Haben sie dann auch selber abgespielt und haben sich gekringelt. Es war sehr lustig, also aber auch technisch, so wie das gemacht wurde und so. Einige Highlights, also es muss ja, ich sagen. Mit dem Stream, das war schon auf jeden Fall ziemlich cool. Das war richtig cool. Und vielleicht findet man das Video auch noch irgendwo. Die ich rauchte, waren größer als mein Selbstbewusstsein. Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil. Um mich rum ein Mosaik, Kanten und Brüche, Arroganz und Gerüchte. Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen. Als könnte zwischen Bängen und Hängen noch ein Wunder geschehen. Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam, weil es peinlich war, angreifbar. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Mein Top war zu kurz und meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel. Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße. Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bon. Ich war im allerbesten Falle nur die Freundin von. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Ich gaukelte anderen vor, dass ich cool sei. Ich fand mich selber nicht cool, das war kein Zufall. Weil ich dachte, dass die Realität nicht ausreicht, hab ich meine Storys übertrieben und als Ausgleich hab ich mich geschämt oder abgelenkt. Ich war nicht mal richtig kriminell, ich war nur angestrengt. Es gab einige Leute, vor denen ich Angst hatte. Doch ich hatte keine Angst, dass sie mich anfassen, sondern ausgrenzen. Ich hab erst später gemerkt, das war das klassische Beispiel für Opfer-Täter-Umkehr. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn mit dem Schlag ins Gesicht es einmal kurz knackt und dein Nasenbein bricht. Ich hab die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart. Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam. Hab auch nach unten getreten, war nicht besser als sie. Hab ihren Namen vergessen, doch das vergesse ich nie. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen. Du hast jetzt gerade, oder ihr habt jetzt gerade beide von so ein bisschen hier Radiokongress und Networking und so angesprochen. Das Sendemachen hat quasi auch viel mit Kontaktpflege zu tun und auch Eigenrecherche und so. Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen erzählen, was da über die Jahre entstanden ist, um die Sendung herum und ob ihr andere Gruppen inspirieren konntet mit, oder ähnliches? Ja, also Freundschaften in erster Linie, also es ist auf jeden Fall Freundschaften entstanden, die sonst wahrscheinlich so vielleicht nicht unbedingt zustande gekommen wären. An sich, ja, so Kontakte zur Klimabewegung sind auf jeden Fall dadurch eher entstanden, auch sich selber nochmal ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch, dass es da halt auch einen anarchistischen Background dazu gibt oder das aus anarchistischer Sicht zu betrachten ist. Und ja, so erstmal das, was mir einfällt. Habe ich schon angesprochen, dass mein Englisch ist so schlecht. Anarchist and Anti-Autorian Radio Network. Aber da kennst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, oder du? Da hat man ja auch Kontakt dann mit unterschiedlichsten anarchistischen und anti-autoritären Radios weltweit, glaube ich sogar. Aber ich glaube, Hauptpunkt ist schon Europa. Ja, man hat auch Chile, US, UK. Genau, und da ist es ja dann auch spannend, dass das so ein bisschen der Kontakt über Radio Berlin kam so. Und man kannte sich vom FDA, Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen und so weiter und so fort. Und war dann in der IFA, die Internationale. Irgendwie so hat es nochmal diese Vernetzung, die man hatte, noch ein bisschen erweitert und nochmal spannender gemacht, nochmal über ein Medium. Und hat sich quasi die Vernetzung auch dann auf die lokale Arbeit hier ausgewirkt oder konntet ihr die weiter kultivieren hier, was ihr von dort mitnehmen habt können? Ja, wir haben auf jeden Fall immer berichtet darüber, dass wir da waren. Und ja, ab und zu gab es dann, haben wir schon auch Beiträge dann von anderen Leuten benutzt oder auch darüber nochmal gesprochen. Ja, wo ich sagen muss, so unabhängig vom Radio war die Vernetzung in Karlsruhe schon immer besser, aber so ein bisschen war dann übers Radio auch natürlich, also gerade mit Radio Berlin hatten wir öfters zu tun, weil wir uns ja auch schon ewig kannten, zumindest einzelne Personen kannten sich schon ewig. Genau, so mit anderen Radios hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung oder mehr Kontakt gehabt wie ich. Ich war jetzt in St. Imier letztes Jahr. Genau, war ich auch mal auf so einem Treffen vom Netzwerk. Ja, und es ist spannend so zu hören und wie das benutzt wird. So, ich war ein bisschen, da war ja eine Gruppe aus Chile auch. Die waren vorher auch hier in Karlsruhe und haben einen Vortrag gehalten. Im Café Noir. Und da haben sie, mit denen hatte ich mich natürlich in Karlsruhe schon ein bisschen unterhalten, aber da dann nochmal, und dann haben sie nochmal ein bisschen mehr erzählt, was dort Radio machen für einen Einfluss auf eine Bewegung hat. Ich glaube, sowas gab es das letzte Mal in Deutschland oder Europa wahrscheinlich, vielleicht Anti-Atom-Bewegung, Piratenradio-mäßig, und vielleicht noch ganz viel, viel früher Arbeiterinnenbewegung, war ja gerade 100 Jahre Radio und so. Ja, ein Teil davon haben sie, dass sich dann auch ArbeiterInnen zum Beispiel daran gemacht haben, irgendwie um ihre eigenen Inhalte rauszusenden, weil sie dem Staatsfunk nicht über alles überlassen wollten und haben dann ihre eigenen Sender gebaut und so weiter. Spannende Geschichte. Findet ihr bestimmt auch im Internet noch was, aber ich schweife ab. Ja, da kann man an der Stelle kann man mal kurz auf das Projekt 100 Jahre Anders Radio verweisen. Genau. Die haben darauf super viel hinaus. Dazu recherchiert, wie Radio sich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum entwickelt hat, wie diese ganze freie Radioszene, aber auch Piratenradios angefangen haben, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich würde noch gerne eine Sache zur Vernetzung. Ja, gern. Ich fand aber die Vernetzung mit den Leuten, mit denen man mal ein Interview geführt hat oder so, die vielleicht nicht so in der eigenen Bubble sind, eigentlich viel interessanter, irgendwie die Vernetzung mit den Menschen. Einfach weil ich glaube, es sollte nicht unser Ziel sein, irgendwie als Anarchistinnen, wo ja auch ein bisschen die Welt verändern wollen, zu was hinarbeiten wollen, in unserer eigenen Blase und Bubble irgendwie nur Infos auszutauschen, was zu machen, sondern halt auch nach außen zu gehen, aus der Bubble raus, soziale Kämpfe unterstützen, wo jetzt nicht alle irgendwie Bakunin, Goldman und wen auch immer gelesen haben, habe ich nie, nur Sekundarliteratur, aber trotzdem weiß ich da viel, aber viele Leute wissen nicht, was jetzt Menschen wie wir wollen, worauf der Fuß, dass es eine Bewegung gab, aber trotzdem haben sie gute Ideen und wollen was Gutes oder kämpfen gegen Ungerechtigkeit. Und wenn man da schon ein bisschen drin ist und die Mittel und Fähigkeiten hat, das Know-how hat, irgendwie sowas zu unterstützen, plötzlich das, was wir eigentlich wollen, soziale Revolution, die Leute vernetzen sich selber, kümmern sich um ihren eigenen Scheiß und brauchen Staat nicht, zum Beispiel. Das finde ich eigentlich das, was glücklicherweise dann doch oft stattgefunden hat bei uns. Ja, das baukollektive Treffen fällt mir da auch noch ein. Das wäre auch sowas gewesen, wo ich, glaube ich, ohne Radio eigentlich keinen Kontakt hingehabt hätte. Ja. Und wenn wir jetzt gerade schon über Netzwerke gesprochen haben, ihr habt ja angefangen hier am Querfunk, den gab es ja schon. Habt ihr euch ja quasi auch vernetzt. Du hast auch vorhin gemeint, die lokale Vernetzung lief denn doch, also habt ihr recht viel gemacht auch. Und für mich kam jetzt gerade so ein wichtiger Netzwerkknoten sind ja die freien Radios in dem ganzen Metier, weil sie einfach überhaupt ermöglichen, solche Sendungen zu publizieren in dem Medium Radio. Und was ist denn da für euch oder warum denken ihr, warum man sich bei freien Radios eigentlich einbringen sollte? Ich glaube, ich könnte mich nur wiederholen. Also man lernt ganz schön viel, auch selber Verantwortung zu übernehmen, seine eigenen Interessen auszuleben. Einfach damit es auch mehr Vielfalt gibt. Also ich glaube, umso mehr Menschen Radio machen, umso bunter wird das Ganze und umso interessanter, weil keiner hat Lust, einem Menschen 10 Stunden zuzuhören. Ja, oder man hört halt SWR irgendwie. Klar gibt es dann zwischendurch mal Nachrichten und Dokus, die ändern sich, aber die Playliste ändert sich alle 2 Monate vielleicht mal irgendwie. Also gefühlt, stimmt natürlich nicht, aber gefühlt. Und hier ändert sich die Playlist im Stundentakt von irgendwelcher volksmusikartigen Klängen bis zum übelsten Punk-Geschruppe und so. Oder 2 Stunden Auflegerei. Ja, 2 Stunden Auflegerei und dann kommt danach irgendwie ganz Mann, irgendein Reggae, Sunshine-Zeug. Sehr unterschiedlich und davon lebt es und das macht Spaß und auch die Leute, die da mitmachen, irgendwie sind cool hier im Querfunk und das muss, glaube ich, auch bis zum gewissen Punkt sein, damit das zusammenhält, ohne dass es einen Chef gibt oder eine Chefin. Und was gibt's jetzt noch, was ihr gern den ganzen Leuten da draußen, die euch vielleicht immer noch hören, vielleicht auch zum ersten Mal einschalten, mitgeben würdet mit eurer ganzen Erfahrung, die ihr quasi über diese Dekade gesammelt habt, die ihr gesammelt habt durch euer Networking, durch eure Recherchen? Macht Radio. Selber. Organisiert euch, kümmert euch um euren eigenen Scheiß, scheißt auf Staat, Nation und Kapital. Werdet aktiv. Und ein Punkt wäre zum Beispiel Radio machen oder macht einen Podcast, gründet eine anarchistische Gruppe hier in Karlsruhe und Umgebung. Daumen hoch mache ich gerade und grinse ins Mikro. Hi. Kommt immer gut im Radio. Also, ja. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in eine kleine Pause und lassen das bisherige Revision passieren. Nachdem sich das Ganze zwar so nach Abschluss angehört hat und wir eine kleine Interviewpause hatten, kamen wir doch drauf, dass wir noch viel mehr zu sagen haben. Ein bisschen. Ja, ein bisschen zumindest. Es gibt auch eine Homepage, vielleicht, ja, also die gibt es schon relativ lang mittlerweile. Die du auch gemacht hast? Ja. Du hast ja einiges an Struktur dann nochmal mit reingebracht. Vor Ewigkeiten. Und die wird auch erstmal weiter bestehen bleiben. Auf der könnt ihr Beiträge etc. anhören. Ich weiß allerdings nicht mal mehr, welche Domain ich ihr gegeben habe. radioa.noblogs.org war das. Also radioa.noblogs.org. Genau. Könnt ihr alles nachhören. Da wären wir ja auch gerade. Was war deine Lieblingssendung? Meine Lieblingssendung oder mein Highlight beim Radio A war auf jeden Fall die Sendung oder das Hörspiel zu Anarchismus in Portugal. Da waren wir selbst auf Reisen in ganz Europa über ein Jahr und unter anderem auch sehr lange in Portugal, wo wir sehr coole Gruppen kennengelernt haben, so im Raum Lissabon vor allem. Und mit denen wir ganz viel Austausch über die Nelkenrevolution hatten. Und an diesem Hörspiel haben wir dann damals halt in den Vans, in den LKWs, immer wieder mal dran gearbeitet, uns lustige Sachen ausgedacht und so ein bisschen die anarchistische Geschichte Portugals aufgearbeitet. War eine super coole Erfahrung, hat super viel Spaß gemacht. Problematisch war es immer, wenn man es dann endlich geschafft hat, sich aufzuraffen, um aufzunehmen und es dann doch geregnet hat, weil man konnte dann nicht aufnehmen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und bei dir? Bei mir? Also ich habe eine Lieblingssendung und einen Lieblingsbeitrag. Beides habe ich gemacht, dass du da... Das schmeichelt das Ego. Ja, ich meine, ich fand es wirklich gut. Vielleicht erstmal zu dem Beitrag. Das war eigentlich ein Statement zu dem, was hier im Querfunk passiert. Und zwar war bei irgendeiner Stadtrats-, Landkreis-, bla bla bla Wahl irgendwie sind Menschen hier vom Querfunk auf die Idee gekommen. Wir sind ja alle demokratisch und so. Wir interviewen mal jede Partei, die so kandidiert, die es sich zur Wahl aufstellen lässt so und wir halt alle so, ja, pff, lass sie halt machen, irgendwie bla. Uns war aber nicht bewusst, dass die Leute hier wirklich auf die dumme Idee gekommen sind, denn wie heißt er, den Schmitti, den AfD-Schmidt hier aus Karlsruhe zu interviewen und das war auch sehr unkritisches Interview, wo wir halt einfach verpennt haben oder viele Leute aus dem Querfunk, die sich da im Nachhinein drüber aufgeregt haben, halt einfach gepennt haben. Niemand ist halt wirklich davon ausgegangen, dass es wirklich möglich ist, aber es war dann möglich. Es ist passiert. Im Querfunk hat ein AfD-Politiker relativ unkritisch ein Interview geben können, und als das dann rauskam, hatten wir dann auch Sendung und ich habe dann halt innerhalb von 10 Minuten ein Statement geschrieben so und es ist aus mir herausgeschossen so. Muss dazu gesagt werden, dass das auch ein sehr selbstkritisches war, Statement, dass wir als selbstverwaltetes Projekt irgendwie das nicht gebacken kriegen, sowas zu verhindern. So, also das hat mir sehr Spaß gemacht, das zu schreiben, da war ich auf 180, fand ich super. Genau, und meine Lieblingssendung habe auch ich gemacht, das war zum 8. Mai. Manche nennen es Tag der Befreiung, ich glaube, die Deutschen nennen es Tag der Niederlage. Da habe ich eine richtig schöne Sendung gemacht, die beginnt mir mit einem Mitschnitt vom St. Pauli-Stadion. Nü, nü, nü wieder Deutschland. Also Zehntausende von Leuten scheißen auf Deutschland, hat mir sehr Spaß gemacht, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Hab auch von HörerInnen guten Zuspruch bekommen und es hat meine Arbeit, die ich in die Sendung, die hatte ich damals alleine gemacht, gesteckt habe, so, das hat meine Seele, also mein, mich ein bisschen gekitzelt, meine Seele gestreichelt oder wie man das sagt. Musik. Ich setze ihr ein Wort, wie sie es appetieren. Und auch nur das Dame eingegangen, stell die Wut. Das ist ihre Farbe, er muss es lohnen. Wer kann der Mörder? Seid das Politik? Murdering Bastards! Assassini! Wer kann der Mörder? Seid das Politik? Ja, ich weiß gar nicht, was meine Lieblingssendung ist. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele, die gut waren. Und ich glaube, so eher technisch interessant, oder das fand ich besonders cool, quasi auf der Straße zu sein und während der Verschärfung der Polizeigesetze dann live von draußen ins Studio rein zu berichten und dann auch. Es hat relativ gut funktioniert, war zwar auch teilweise ganz schön laut und schwierig zu verstehen, aber an sich schon mal cool, dass das funktioniert und dass wir so die Möglichkeit dazu hatten. Und ja. Und ich könnte gerade weitermachen. Eigentlich war, da hatten wir es ja schon drüber, die Sendung, die dann auch während Corona-Zeiten auch über YouTube, also mit Film, mit Farbe und mit bewegenden Bildern, das war auch super, also mega spannend, dass das funktioniert hat. Danke an die P8 und an den Querfunk, stimmt, die uns da auch technisch unterstützt haben. Das, also alleine hätten wir das nicht hingekriegt. Ja, da waren wir auch am Stream und haben dann quasi das Audiosignal nochmal irgendwie ins Studio senden müssen. Und genau, irgendwie, aber frag mich nicht, wie sowas funktioniert. Das könntest du besser wissen, wie ich. Ja, wir hatten ja aber auch schon andere ganz dilettantische Ansätze, wo wir Demos mit Handys begleitet haben. Ja, das stimmt, ja. Man hat ja immer wieder kreative Lösungen gefunden, auch wenn das technische Know-how nicht unbedingt immer da war. Ja, ich meine, wir haben auch richtigen Murks gemacht, Interview da auch während Corona-Zeiten mit irgendwelchen Leuten. No One Leave Behind Aktion, glaube ich, hieß es damals, wo dann die Cops irgendwie auch Leute wegen Versammlungsverbot irgendwie drangsaliert haben. Dann noch interviewt, das war dann hier im Gewerbehof, im Hof, und ich habe es probiert zu retten, aber was dann, ich wollte es halt trotzdem in die Sendung reinnehmen, aber das, die Hälfte vom Gespräch verstehst du einfach nicht. Du hörst nichts, zum Teil so stark bearbeitet, dass du zum Teil nichts mehr hörst. Fällt mir auch gerade ein. Wir hatten auch irgendwann mal wieder probiert, die Idee des Mitmachradios wieder aufleben zu lassen und haben es aber per Du nicht geschafft, das Telefon ins Studio zu bringen. Ja. Allerdings gibt es die Möglichkeiten auch noch. Also, Ja. Wir könnten ja eigentlich lustigerweise auch so einen Aufruf machen, dass die Leute anrufen während der letzten Sendung und uns hier über ihre Lieblingssendung erzählen. Ja, das stimmt. Wir können eigentlich jetzt eine Stunde aufnehmen, was wir ja tun, und dann die zweite Stunde setzen wir uns ins Studio und ihr ruft uns an, habe ich glaube. Oder schickt uns Sprachnachrichten, das ist auch gut. Ja, aber es ist halt die Frage, da müsste man halt richtig viel Werbung dafür machen, weil halt, ich glaube, die letzten paar Monate, also die Hörer, Hörerinnen, die uns explizit gehört haben, so, die haben da, glaube ich, schon was gewittert, dass die letzten paar Monate, dass wir nicht mehr so regelmäßig neue Inhalte schaffen. Ja. Ja, ich will jetzt gerade nochmal auf die AfD-Geschichte zurückkommen. Da muss man ja sagen, zum Glück gab es oder gibt es am Querfunk hier auch aktive Leute oder Leute wie dich, die Radio machen. Und klar verpennt man vielleicht das einen oder anderen, gerade auch wenn man sowas in der Freizeit macht und wie wir ja, leider alle jetzt aufhören müssen wegen Zeitmangel. Aber es ist halt unglaublich wichtig, dass es Leute wie euch und uns auch in den freien Radios gibt, dass die nicht weiter vereinnahmt werden, auch von, sage ich mal, eher konservativen Kräften. Mhm. Ja. So, von daher ist es ja auch schön zu hören, dass man damals dann doch schnell reagieren hat können. Und ich weiß gar nicht, hat dein Beitrag dann im Nachgang innerhalb des Querfunks auch eine Debatte ausgelöst? Ich glaube, vor kurzem gab es nochmal eine Diskussion wegen irgendeiner Wahl, ob man das nicht nochmal, da soll es irgendwie so ein Projekt geben, wo eine Person halt auch so Demokratieförder irgendwas Projekt und dann Parteien interviewen und da wurde es nochmal per E-Mail-Liste und auf den Plenars diskutiert und ich glaube, dass beim letzten Mal dann doch so ein Aufschrei gab, weil es wohl niemand wirklich dran gedacht hätte. Klar, man wusste, die AfD, die ist im Stadtrat und die ist schon auch in Baden-Württemberg irgendwie gefestigt relativ. Aber niemand hätte das, ich hab das gehört, ja, Parteien interviewen, ja, dann lass ich halt machen. Aber dass man dann halt irgendeine rechtsextreme Partei, wie auch immer, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie in Karlsruhe aufgestellt sind, aber cool ist der Schmidt nicht. Dass man den dann halt wirklich, der hat auch einen Haufen Scheiß erzählt. Ich habe mir das Interview angehört, so und halt. Nicht anders zu erwarten war. Ja, aber dass das möglich gewesen wäre, ich hätte da nie gedacht, es war nicht in meinem Kopf drin und die ganze Diskussion, die es damals gab, hat schon das neue Projekt einfach, was ist denn das, ein Demokratieverständnis, so demokratieverachtende Arschlöcher einzuladen irgendwie und denen noch Raum zu geben und lass sie doch rumheulen, wenn sie halt nicht interviewt werden. Also das wurde schon dieses Mal schon so ein bisschen im Vornherein keine gute Idee. Man hat ja gemerkt, was passiert, wenn man Rechten eine Stimme gibt. Ja, vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Punkt, jetzt nochmal auf den weiteren Sendeverlauf einzugehen. Vielleicht hören wir uns einfach mal noch die alten Jingles an und lassen euch auch im Laufe der Sendung noch daran teilhaben. Und nichtsdestotrotz, alle, die uns jetzt zugehört haben oder die diese Sendung irgendwann vielleicht hören und doch Lust haben oder Interesse haben an Radio machen, an Beiträge schaffen, an Selbststatements raushauen. Wir werden euch auch noch, beziehungsweise eine Person von uns wird euch auch noch ein bisschen was vorbereiten, denn wie ihr seht, ist so freie Radios brauchen zum einen Leute, die Content schaffen und bieten aber auch ganz viel persönlichen Mehrwert für einen selber. Durch die Vernetzung, die entsteht, durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es immer total viel Spaß gemacht. Und es sind auch so wertvolle Freundschaften daraus entstanden, dass ich die Zeit auf gar keinen Fall missen will. Das war jetzt ein schönes Abschlusswort. Ich muss trotzdem noch was. Wir wissen jetzt leider nicht, was der Kollege irgendwie noch erzählen wird oder ob stattfindet oder wie auch immer. Wenn ihr auf jeden Fall Lust habt, Radio zu machen, also einfach ohne von irgendjemand gesagt zu bekommen, was ihr tun sollt, also natürlich muss das so einen bestimmten Mindeststandard haben, was der Querfunk hat, also irgendwie so einen rassistischen oder sexistischen, antisemitischen Scheiß braucht er nicht bringen hier. Auch wenn es in irgendwelchen Texten von irgendwelchen MusikerInnen irgendwie verpackt ist und man sagt, ja, das war ja nur zur Dokumentation und das dann unkommentiert stehen lasst, das geht nicht. Aber wenn ihr einfach Radio machen wollt, um es kurz zu machen, jetzt so querfunk.de, da findet ihr eine Unterseite, wo euch erklärt wird, wie man hier mitmachen kann, wie man anfangen kann. Ja, die Einstiegshürden sind sehr niedrig. Genau, querfunk.de. Querfunk.de. Querfunk? www.freiheitsfahrt.de. Genau. Okay, dann machen wir uns jetzt mal dran und packen die alten Audios aus und ihr hört gleich von uns. Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Und wann schießen sie auf Nazis? Kala, oh yeah! Konferenz der Innenminister spart das Thema aus, denn was ist schon ein Staat im Staat gegen ein besetztes Haus? Wer rechts prüft, muss auch links bedenken, es lautet die Devise, denn beide Extreme profitieren von der Krise. In Zeiten des Rucks nach rechts gilt es, Linke auszuspähen, doch wo ist die starke Linke? Ich kann sie nirgends sehen. Die Aufnahme läuft. Also. Jetzt probieren wir mal, ob wir die Jingles hier anhören können und euch dann noch was dazu zu sagen haben. Faden verloren, kein Problem. Aber jetzt mache ich noch eins. Ich sage die Jingles davor an. Ich weiß mal, was man wegschneiden muss. So, wir machen noch eine kleine Session, hören uns die alten Jingles an, mal gucken, was dabei alles rauskommt. Wünschen euch viel Spaß dabei. Jetzt kommt der Faden verloren. Faden verloren? Kein Problem. Den schwarzen Faden, Radio A, gibt es jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz von 18 bis 20 Uhr oder auf querfunk.de im Livestream. Ja, das war mal ein Aufruf vom Querfunk, um zwischendrin so ganz kurze Werbungseinspieler zu machen. Und da hatte ich diese glorreiche Idee für dieses Marketing-Großprojekt. Ich habe das mal eben an einem Nachmittag oder so gebaut. Es müsste auch eigentlich irgendwann mal so irgendwie zwischendrin auf Querfunk gelaufen sein. Also wenn das alles so richtig stimmt, dann war das so um die 2017 rum. Hm. Sollen wir mal zum nächsten Jingle gehen? Mit der grandiosen Bezeichnung Intro-1-20.11.2010. Das 2010, da hat man es nämlich, war eine 2010. Dann gab es 13 Jahre, weil das müsste der erste Jingle gewesen sein, der Anfangsjingle. Dann genießen wir mal die Minute und 4 Sekunden Intro. Hallo, ihr hört Radio A, die Sendung für libertäre Kultur, Politik und Syndikalismus. Ihr hört uns auf Querfunk 104,8 MHz. Das war schon der nächste. Nee. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, der Jingle war noch nicht fertig. Der Jingle war noch nicht fertig? Genau, und ich glaube, der nächste ist dann der fertige. Aber der ist von 2012. Ah, okay. Hat dann 2 Jahre gedauert. Ja, okay, nee, dann. Okay, ich bin mir nicht mehr sicher, aber was mir bei dem Unfürsyndikalismus eingefallen ist, ein paar Jahre lang war es ja die Sendung im Wechsel dann noch mit der FAU Karlsruhe zusammen, die es jetzt leider auch nicht mehr gibt. Siehst du mal, was man alles vergisst. Was man alles vergisst. Ich habe es nicht vergessen, aber es kam halt nicht zur Sprache und jetzt kommt es halt zur Sprache. Ich habe hier noch, glaube ich, gerade das passende Outro gefunden aus demselben Jahr. Sollen wir da mal rein? Ja, hören wir mal das an. Das war Radio A, die Sendung für libertäre Kultur, Politik und Syndikalismus. Im monatlichen Wechsel bedienen euch hier die libertäre Gruppe Karlsruhe und die FAU Karlsruhe mit Informationen rund um Anarchie und Arbeitskampf. Dabei soll sowohl auf Aktuelles sowie Historisches eingegangen werden. Hören wir auf, Experimentierfeld von Herrschaftskonstrukten zu sein. Tschüss! Ciao! Ciao. So, das war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Ja, da kam ja jetzt auch gerade nochmal das, was ich gesagt habe. Ja, es war schön. Natürlich würde ich heutzutage nicht mehr sagen, keine Macht für niemand, also keine Macht für niemand, sondern ich würde sagen, alle Macht für alle, aber trotzdem guter Song, ich stehe dazu. Was mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist, dass wir schon leider immer ein krasser Typenhaufen waren. Also wir hatten in unserer dann 13-jährigen so ungefähr Bestehen, hatten wir nur eine nicht cis-männliche Person in der Redaktion. Also auch ein kleiner Kritikpunkt. Hätte man dran arbeiten können, ne? Hätte man dran arbeiten können. Ja. Wo die Libertäre Gruppe und die FAU schon diverser war. Aber die Radio A-Redaktion, ja, muss man selbstkritisch sagen, ja, hätte man sich mehr Gedanken drüber machen können. Wir haben hier jetzt ein ziemlich lustiges Verzeichnis an vielen, vielen Audios, um zurück zu den Singles zu kommen, ohne die Kritik unter den Haufen zu kehren zu wollen. Die ist sehr wohl angebracht. Wir haben gerade, den einen hatte ich vorbereitet, also jetzt mal für die Leute da draußen an den Geräten, ne? Also die Verzeichnisstruktur sieht etwa so aus, alt, dann irgendwelche Dateien in einem anderen Ordner, dann gibt es da noch ein Projekt zwischendrin, also so ein bisschen wild und unsere Benennungen. Völlig strukturiert, hör auf uns niederzureden. Sind natürlich super. ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit der Datei Jingle 22.12.12. Samstag. 22. Dezember 2012, 15 Uhr, Mannheim Hauptbahnhof. There is no alternative. Kapitalismus überwinden. Ah. Der Kapitalismus ist die einzige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der der Überfluss an Gütern ein Problem darstellt. Unverkäufliche Güter können zum Ruin ihrer BesitzerInnen führen und schlussendlich zu einer Überproduktionskrise. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, denen es am nötigsten fehlt und die nicht in der Lage sind, das Einzige, worüber sie verfügen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Dies führt zu der absurden Situation, dass Lebensmittel, welche nicht verkauft werden können, auf der Müllhalde landen, während andernorts Menschen Hunger leiden. Oder dass zum Beispiel in Spanien neue Häuser gebaut wurden, die nun leer stehen, da sie sich niemand leisten kann. Gleichzeitig steigt jedoch die Zahl obdachloser Menschen an. Kein Gott. Wir setzen uns ein für eine Welt, in der die Menschen ihr Zusammenleben nicht mehr nach den Zwecken von Konkurrenz und Verwertung in nationalstaatlichen Grenzen ausrichten, sondern selbstbestimmt und solidarisch in freier Vereinbarung zusammenleben. Wir wollen darum keinen besseren, vermeintlich sozialeren Kapitalismus, sondern gar keinen. Denn es gibt keine Alternative. Kapitalismus überwinden. Für eine solidarische, herrschaftsfreie Gesellschaft. Es ist nämlich keine Krise. Es ist das System. Kein Geld. Mein Zuhause. 22. Dezember 2012. 15 Uhr Mannheim Hauptbahnhof. Im Anschluss ab 22 Uhr in Jutz in Selbstverwaltung am neuen Messplatz. Tanzen für die Anarchie. Soli-Party für die zweite anarchistische Buchmesse in Mannheim. Zwischen Demo und Party. Fokü im Jutz. Weitere Infos. Es ist das System.blogsport.de. a-netz.org anarchie-mannheim.de. Kein Staat, keine Arbeit, kein Geld, mein Zuhause, ist die Welt, mein Zuhause. Ich würde sagen, da ist ein ganzer Demo-Jingle in unsere Jingles gerutscht. Ja, nee, aber das hat alles seinen Sinn. Kurzerklärung. Libertäre Gruppe war ja im anarchistischen Netzwerk Südwest und in der FDA, hatten wir ja vorhin schon ein bisschen. Und da gab es ja 2008 diese Finanzkrise sogenannte und da hat die Libertäre Gruppe damals mit dem anarchistischen Netzwerk Südwest und Teilen, noch anderen Teilen von der Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen eine Demo gemacht schon. Also die erste war sogar in Karlsruhe mit so 200, 300 Leuten und ich glaube ein Jahr später oder ich weiß nicht mehr, vielleicht ein paar Monate später oder ein Jahr später gab es dann nochmal eine Demo in Mannheim. Und da wir ja als Radio A Teil der libertären Gruppe, Teil des A-Netzes und so weiter und so fort, natürlich war der dann, ist der bei uns im Ordner und lustige Geschichte für mich, was auch ein bisschen nostalgisch macht, so den Menschen, den ihr da hört, mit denen habe ich damals für die AGM, also die anarchistische Gruppe Mannheim, im Bermuda-Funk Radio Libertad gemacht. Geil. Ja, das ist doch schön, wenn man noch so Perlen findet. Auf jeden Fall. Kann auch nur sagen, vor meiner Zeit. Das nächste dürfte ein bisschen neuer sein, wenn die hier die Timestamps passen. Der ist uns wichtig, Jingle. Wichtig, wichtig ist, ist uns wichtig. Wichtig, wichtig ist uns und wichtig ist uns wichtig. Ich würde sagen, richtiger, guter Anmoderationsbanger. Ja, also super Jingle. Wir hatten unsere Sendung eine Zeit lang in Rubriken eingeteilt und da war die Rubrik Ist uns wichtig noch so ein kurzer Punkt, wo wir einfach nochmal in 2, 3, 4, 5 Minuten nochmal sagen, hey, das und das ist passiert oder das und das geht dahin oder sonst irgendwas. Da hatten wir auch viel so wichtige Dates aus der Region drin und so, wenn ich mich richtig entsinne und so. Ne? Genau. Aber ich wusste gar nicht, dass wir davon 2 Versionen haben. Es gibt nämlich nochmal Ist uns wichtig 2. Aufstehen, aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, ist uns wichtig, aufstehen. Ist uns wichtig. Und jetzt kommt noch ein Jingle zu Regionales. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, da fällt jemand fast vom Stuhl. Alles, was wir jetzt gerade gehört haben, super. Auf jeden Fall waren das so teilweise passiv-aggressive Tickets, aber ich finde, wir haben schon ihren Job getan, auf jeden Fall. Wir haben angekündigt, was als nächstes kommt und wir hatten da ich glaube, schon gute Ideen einfach dafür gehabt und ja, auf jeden Fall. Haben uns dann viel Mühe gegeben, irgendwelche Jiggles zu bauen. Genau, ihr habt ja gerade mitgekriegt, so, wir haben mit dem Jingle angekündigt, was gerade hier so in Karlsruhe und um Karlsruhe rum so los ist. Sollen wir weiter bei den Kategorien-Jingles bleiben, weil ich habe hier noch ein paar gefunden, oder sollen wir noch den neuen Jingle anhören? Also eine lustige Anekdote auf jeden Fall, dieser einer Klatscher da, wo das Ausschalten des Weckers darstellen soll, das war einfach echt nur simpel auf den Tisch gehauen. Ja, dann machen wir doch weiter mit dem Überregionalen. Oh ja, der ist auch gut. Da ist auch der Praktikant dabei. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Doch war der Praktikant dabei. War ziemlich gemäßigt, ne? Also, nach den ganzen anderen Jingles, die einen erstmal zum Aufwecken bringen und dass man checkt, es geht weiter. Und mir da dann einen gemacht, der ein bisschen sanfter ist und einen bisschen mehr in das Thema reingleiten lässt. Und was ich auch noch gefunden habe, ist die Scheiße des Monats. Auch eine sehr lustige Kategorie gewesen. Ja. Die hören wir uns jetzt auch mal. Oh! Oh! Die Scheiße

Ja, so Leute, es ist tatsächlich soweit. Auch ich darf jetzt noch einen kleinen Beitrag aufnehmen. Bisschen quasseln über Radio A und die Arbeit, die wir da geleistet haben, so die letzten 10 Jahre. Ist auf jeden Fall schon relativ crazy, dass es jetzt wirklich so scheint, als ob die Sendung nicht mehr weiter existieren wird. Wir haben eigentlich immer versucht, das zu vermeiden, quasi an den Punkt zu kommen, dass niemand mehr das macht, sondern dass wir es immer irgendwie wieder hinbiegen, dass es weitergeht. Generell habe ich den Eindruck, dass so eine Art von politischem Engagement nicht mehr so trendy ist irgendwie, was ich natürlich sehr schade finde und auch persönlich falsch, weil ich denke, die Selbstorganisation ist eine ganz wichtige Sache und die freien Radios zum Beispiel und entsprechend dort gesendete Sendeinhalte, eben zum Beispiel auch aus radikal linker anarchistischer Perspektive, sind wahnsinnig wichtig. Denn es ist auf jeden Fall auch was, wo Menschen eben einfach zufällig mal getroffen werden können, also getroffen quasi von den verbreiteten Infos, weil sie halt Querfunk im Radio im Auto gerade eingestellt haben oder so. Und dann können sie mal, ja, kriegen sie vielleicht ein bisschen Input, hören sich doch mal was an und so. Das ist natürlich zufällig, das ist nicht messbar und so richtig. Und ich glaube, das ist auch das große Thema. Ich habe den Eindruck, dass, ja, es ein großes Bedürfnis nach Messbarkeit gibt sozusagen, weshalb auch so Plattformen wie Spotify oder so dann viel lieber genutzt werden als ein Radio, weil halt doch der kleine Buchhalter im Kopf, wie es Nemesis von Antilopen Gang oder ja, von Anti-Alles-Aktion damals noch so ausgedrückt hat in einem Song, ja, dass wir halt immer den kleinen Buchhalter im Kopf haben, der alles genau berechnet, ob sich das jetzt lohnt oder nicht lohnt. Und das ist natürlich, ich glaube, das brauchen wir gar nicht extra zu sagen, ein tief kapitalistischer Vorgang, eine absolut verinnerlichte Angelegenheit, alles zu quantifizieren, zu bemessen und nach seinem quasi Wert am Ende zu beurteilen, Wert im Sinne von, wie viele Leute haben unsere Sendung gehört oder was weiß ich. Dabei ist halt, wie viele Leute sind zu dem Punk-Konzert gekommen mit der politischen Message und so. Dabei ist natürlich tatsächlich die Frage, ob so ein Konzert nicht auch, nehmen wir mal ein Punk-Konzert mit politischem Inhalt, 10 ZuhörerInnen, die stark berührt werden durch die Band und ihre Texte und danach sich motiviert fühlen, eine Gruppe zu gründen, nicht viel mehr wert sind als 1000 Gäste, die in Festivalmanier sich wie so im Substage für 40 Euro Eintritt reinziehen und danach keine Gruppe gründen. Also die Menge oder die Masse ist es nicht. Das ist ja auch nur so eine bisschen negative Meinung, dass ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass auch politische Aktivität von vielen AktivistInnen mittlerweile quantifizierbar gemacht wurde, wird und es viel darum geht und deshalb der Podcast sich auch eher anbietet wie die Radiosendung, weil ich eben danach klar meine Hörerschaft quasi erfassen kann in Zahlen und weiß, lohnt sich der Aufwand, wie viele Leute hören das, für wie viele Leute will ich das machen und so. Also ich glaube, das für sich selber zu tun, in der Hoffnung, dass es doch irgendjemand hört und vielleicht was mitnimmt. Diese Emergenz heißt, glaube ich, diese Nichtberechenbarkeit, diese Unklarheit, ich glaube, die kann schwer ausgehalten werden mittlerweile. Polizisten schießen, wenn sie wissen, dass sie müssen. oft nicht schnell genug. Wenn sie von der Nachtschicht kommen, haben ihre Augen dunkle Ränder. Sie rauchen milde Sorte, weil das Leben ist doch hart genug. Genau. Ja, bei uns ist ja ein bisschen anders gewesen jetzt. Also das Team von Radio A, die Menschen, die es gemacht haben, das waren ja ganz vielfältige Menschen über die letzten 10 Jahre. Wir hatten ein bisschen Stabilität, aber wir hatten durchaus auch Zuwachs und dann Leute, die weggezogen sind und Leute, die, ja, wo das Leben halt so Sachen gemacht hat, Kinder gebracht und so, was halt so los ist. Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gern an alle, die mitgemacht haben. Als ich dazugekommen bin, haben wir uns den Sendeplatz noch geteilt mit der Freien Arbeiterinnenunion, mit der FAU, haben wir immer sozusagen in Wechselschicht die Sendung gemacht. Wir konnten damals sehr viele Inhalte aus der Arbeiterlibertären Gruppe ziehen, die ja auch aufgelöst ist nach auch 10-jährigem Bestehen. Vielleicht sind auch nicht die verflixten 7 Jahre, sondern eher die weiß ich auch nicht, der marode Zustand nach 10 Jahren oder so. Ja, auf jeden Fall konnten wir da viel rausziehen. Und jetzt mittlerweile sind wir da an einem Punkt angekommen, wo ich mich zurückerinnern kann, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an J, die viel Literarisches beigetragen hat in der Sendung mit Gedichten, die gerne noch mit CDs ins Studio gekommen ist, was ich immer total schön fand, dass wir im Studio auch noch die CD-Player genutzt haben und da quasi so die Alben abgespielt, die einzelnen Lieder und dann die Gedichte und die literarischen Beiträge. Das hatten wir ja auch immer mal wieder, die von ihr kamen. Das war cool, ist ja auch für die Ewigkeit eigentlich da. Das Internet vergisst ja nichts, archive.org schon gar nicht. Da findet ihr eigentlich alle unsere Sendungen. Nicht die der letzten 10 Jahre, aber sicherlich die der letzten, der letzten 5 Jahre bestimmt. Und auf dem Blog radioa.noblogs.org, der natürlich auch weiter bestehen wird, so als Archiv, könnt ihr in Podcast-Manier auch die Sendungen alle anhören. Ja, da sehen wir auch dann, wie viele Leute das gehört haben auf Archive und so. Also auch wir freuen uns natürlich über Quantifizierbarkeit. Nein, Quatsch. Genau. Und woran erinnere ich mich noch? Also es gibt natürlich besondere Sendungen wie Hörspiel zu anarchistischer Politik in Portugal, dann super, super impressive Treffen und Momente mit Dr. Felix Riedel zum Beispiel, damals mit Andres Holm zum Thema Gentrifizierung. Beeindruckende Momente, beeindruckende Menschen, beeindruckende Themen. Ich habe auch zum Beispiel über Radio A überhaupt erst angefangen, anarchistische KlassikerInnen zu lesen. Das ja auch zum Teil ein bisschen im Radio getan. Den Einstieg habe ich tatsächlich ein bisschen über die Sendung gefunden. Also auch das vielleicht mal so als Idee. Auch das kann ein Output sein, dass man sich dann für so ein Projekt mit irgendwas beschäftigt und da vielleicht auch einen ganz neuen Zugang zu anderen Sachen findet. Dann natürlich generell Teil des Querfunks irgendwie zu sein, dieser doch sehr freien, wunderbaren Gemeinschaft, die sich dem Radiomachen verschrieben hat, war einfach immer total nice, hat mir ultra gut gefallen. Vielleicht bin ich auch weiter dabei. Ich werde gleich mal einen Song dann irgendwann da reinballern und dann könnte es tatsächlich sein, dass ich ein bisschen was zum Ausblick erzähle. Das habe ich vor. Ja. Und den Rückblick, ich hatte mir viel überlegt, soll ich das mit Daten und Fakten machen oder so. Den halte ich eher so ein bisschen emotional wie jetzt. Und es ist für mich schon auf jeden Fall schade, dass wir das Projekt so nicht weiter betreiben können. Andererseits bin ich mir auch sehr sicher, es braucht ständige Erneuerung. Und es ist schwierig, in ein Projekt dazuzukommen, wenn Menschen das schon sehr lange machen. Jetzt bietet sich die Möglichkeit, dazuzukommen und es selber in die Hand zu nehmen. Stark selber zu gestalten, eine neue Redaktion aufzubauen, den Sendeplatz zu retten für anarcho-syndikalistische Radioinhalte in Karlsruhe, immerhin 2 Stunden im Monat. Da habe ich doch große Hoffnung, dass aus diesem Möglichkeiten, neue Zustände erwachsen und irgendwann mal auferstanden aus Ruinen gespielt werden kann. Das spielen wir natürlich nicht, die DDR-Hymne werden wir nicht spielen. Aber so in der Art, ja. Woran erinnere ich mich? Ach Gott, es sind 1000 Erinnerungen. Also die Nordtangente zum Beispiel, die Sendungen zur Nordtangente in Karlsruhe, die vielen, vielen Interviews, die wir führen durften mit KarlsruherInnen und Karlsruhern zu verschiedenen Themen, die Berichterstattungen von dem größten Umsonst-Flohmarkt mit 1000 Besuchern, wo wir live gesendet haben vom Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, also auf dem Platz beim Naturkundemuseum. Ganz, ganz einprägsam, oh ja, das will ich auch noch erzählen, und ein ganz übler Moment für mich war der Marsch für das Leben in Stuttgart, das muss 2000 irgendwas gewesen sein, weiß ich nicht genau, um 2015 vielleicht oder früher, wo ich quasi berichtet habe fürs Radio und diesen Aufzug angeguckt habe, oh, das hieß Tag der Familie oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so eine ultra krasse rechte Veranstaltung. Xenophob, vor allem homo- und transphob. Und da habe ich was ganz, ganz Irres gesehen im Sinne von beängstigender Querfrontkacke. Das erste Mal und habe gedacht, jo, das rollt auf uns zu, das wird nicht schön. Und jetzt sind wir mit drin. Da sind so ein Jägerverein, dann kamen so 20 christliche Familien, dann kamen ein paar Fascho-Hools, dann kam wieder irgendwie so ein christlicher Familienclub, dann kam, keine Ahnung, so ein Sportverein und dann kamen wieder ein paar Faschos und so und alles so, alle vereinigt unter ihrer, dem Schutz der Familie, unter ihrer, ja, gemeinsamen Angst vor anderem, ihrer homo- und transphoben, misanthropen Scheiße. Das war tatsächlich auch einer der beeindruckendsten und auch nachhaltigsten Momente in meinem Radio-A-Leben bisher. Wollte ich immer sagen, das war ziemlich, ziemlich krass, das zu beobachten und gleichzeitig schon die Hilflosigkeit auch der Rass in Stuttgart zu sehen, die dann irgendwie da auf so Oppas losgegangen sind. Ja, und puh, also das, was heißt Hilflosigkeit? Also diese sinnlosen Aktionen halt auch schon zu beobachten. Das war wie so eine, ja, wie so eine Zukunftskugel, wie so eine Glaskugel für das, was so auf uns zukommt, weil irgendwie ist alles eingetreten, was ich da schon im Kleinen beobachten durfte. Das heißt, durfte tatsächlich, musste ich jetzt lieber nicht beobachten, weil es war echt ekelhaft. Ja. Jetzt will ich euch noch genau sagen, wann das war, weil da könnt ihr euch vielleicht auch mal damit beschäftigen. Das ist nämlich eine ziemlich krasse Sache und für mich war das ein großer Ausgangspunkt für ganz viel Scheiße. Es hieß wohl Marsch für das Leben. Stuttgart. Ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Arsch für die Familie, ich weiß es jetzt, ich finde es auch so schnell nicht. Er ist auf jeden Fall echt grauslich, ja. Gewesen, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Aber natürlich auch, wie gesagt, viele coole Sachen wie Sendungen über umsonst Flohmarkt, Live-Berichte und so. Super nice, habe ich immer gerne gemacht. Würde ich auch weiterhin gerne machen. Wenn sich dann wieder eine Redaktion findet. Und jetzt kommen wir mal dazu. Ich habe gesagt, ich spiele Musik, mache ich jetzt nicht. Ich spiele am Ende. Gibt es dann Mucke? Ich labere jetzt einfach noch ein bisschen zu Ende. Und zwar wirklich, jetzt geht's Richtung Ausblick. Also einmal zuhören. Klingt scheiße. So. Also es geht tatsächlich darum, es soll ein Treffen geben. Das Treffen wird sein im Café Noir, der in der Schauenburgstraße 5. Der Termin soll sein der so und so vielte. Nein, der Termin soll dann eben sein in der Schauenburgstraße der 22. Februar, ein Donnerstag. Da wollen wir euch einladen, will ich euch einladen, ins Café Noir zu kommen und zu diskutieren über ein neues Radio A, über ein weiteres Radio A, über ein anderes Radio A, wie auch immer. Und ja, ich habe vorhin so spaßeshalber am Telefon gesagt, wir machen da ja ein Meeting, weil wir verschenken unbezahlte Arbeit für die gute Sache sozusagen. Ne? Also ja, kommt da dazu, Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr bis 21, 22 Uhr, Getränke gibt's. Seid herzlich eingeladen, bringt die Freundinnen mit, die eventuell Interesse haben, sich am Radio zu beteiligen. Das Ganze hat ein bisschen auch natürlichen ernsten Hintergrund, denn kommt keiner und übernimmt niemand die Sendung, dann wird der Sendeplatz belegt sein für anarcho-syndikalistische Inhalte das letzte Mal im März 2024 und wird dann neu vergeben. Auch wenn jemand was Neues machen möchte, dann beim Querfunk ist natürlich möglich. Allerdings denke ich, so ein Prime-Sendeplatz sonntags von 18 bis 20 Uhr, das ist schon was wert. Da kann man die Bäckchen mal ein bisschen zusammenkneifen und sagen, da da rocken wir mal an und gucken, dass wir eine neue Sendung an den Start kriegen, wenn wir da generell Bock drauf haben mit unserer Crew und Clique und whatever. Also unterhaltet euch mit euren Freundinnen und Freunden und kommt dann am Donnerstag, den 22. Februar ins Café Noir und quatscht mit uns, ja. Und wir geben natürlich sämtliches Wissen weiter, wir erleichtern den Einstieg, wir schaffen den Zugang zum Querfunk. Ich persönlich würde in der neuen Redaktion auf jeden Fall auch noch ein bisschen mitwirken, hab da auch Bock. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, ihr könnt euch per Mail schon vorher bei uns melden, ihr findet unsere Kontaktadresse auf radioa.noblogs.org, radioa.noblogs.org. Das ist jetzt hier wirklich so eine Art Abgesang von der bestehenden Redaktion. Wenn niemand auf den Kutter aufspringt, dann sinkt der Kahn. 22. Februar 2024, Café Noir, ab 19 Uhr, quatschen über eine neue Redaktion beziehungsweise die Bildung einer neuen Redaktion. Ansonsten war das hier wirklich jetzt das Ende und im März käme die letzte Sendung. Von Radio A nach mittlerweile über 10 Jahren Sendezeit. Gut. Jetzt bin ich erstmal raus. radioa.noblogs.org. Kontaktiert uns. Checkt, dass eure Friends Bock kriegen. Freundinnen und Freunde. Macht weiter Radio. Es ist super wichtig. Es ist eigentlich der einzige Weg, random Leute zu erreichen, die einfach im Radio mal eure Stimme und coole Inhalte hören. Es ist super schade, wenn es überhaupt nicht weitergehen kann. Ja. Und am 22. Februar um 19 Uhr, Café Noir. Wir verschenken unbezahlte Arbeit in einem geilen Radio, wo ihr eine geile Sendung weitermachen könnt. Zu Anarchismus, anarcho-syndikalistische Inhalte verbreiten. Auf 104,8 MHz beim Querfunk. Soweit erstmal. Bis dahin und viel Spaß bei allem anderen, was noch so kommt. Bye, bye. Feindliche Stürme durchtosen die Lüfte, drohende Wolken verdunkeln das Licht. Mag auch Gefängnis und Tod uns erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Auf nun Genossen, greift zu den Waffen, wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Auf die Barrikaden für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Arbeiterinnen, erkennt eure Stärke, erhebt euch zum Kampf für die Revolution. Auf die Barrikaden für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Auf die Barrikaden für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Ja, du